Casanovas Heimfahrt. In seinem 53. Lebensjahre, als Casanova längst nicht mehr von der Abenteuerlust der Jugend, sondern von der Ruhelosigkeit nahenden Alters durch die Welt gejagt wurde, fühlte er in seiner Seele das Heimweh nach seiner Vaterstadt Venedig so heftig anwachsen, dass er sie gleich einem Vogel, der aus luftigen Höhen zum Sterben allmählich nach abwärts steigt, in eng und immer enger werdenden Kreisen zu umziehen begann. Öfter schon in den letzten 10 Jahren seiner Verbannung hatte er an den Hohen Rat Gesuche gerichtet, man möge ihm die Heimkehr gestatten. Doch hatten ihm früher bei der Abfassung solcher Satzschriften, in denen er Meister war, Trotz und Eigensinn, manchmal auch ein grimmiges Vergnügen an der Arbeit selbst die Feder geführt, so schien sich seit einiger Zeit in seinen fast demütig flehenden Worten ein schmerzliches Sehnen und echte Reue immer unverkennbarer auszusprechen. Er glaubte umso sicherer auf Erhörung rechnen zu dürfen, als die Sünden seiner frühen Jahre, unter denen er übrigens nicht Zuchtlosigkeit, Händelsucht und Betrügereien meist lustiger Natur, sondern Freigeisterei den Venezianer Ratsherren die unverzeihlichste dünkte, allmählich in Vergessenheit zu geraten begannen. Und die Geschichte seiner wunderbaren Flucht aus den Bleikammern von Venedig, die er unzählige Male an regierenden Höfen, in adeligen Schlössern, an bürgerlichen Tischen und in übel berüchtigten Häusern zum Besten gegeben hatte, jede andere Nachrede, die sich an seinen Namen knüpfte, zu übertönen anfing. Und eben wieder in Briefen nach Mantua, wo er sich seit 2 Monaten aufhielt, hatten hochmögende Herren dem an innerm wie an äußerm Glanz langsam verlöschenden Abenteurer Hoffnung gemacht, dass sich sein Schicksal binnen kurzem günstig entscheiden würde. Da seine Geldmittel recht spärlich geworden waren, hatte Casanova beschlossen, in dem bescheidenen, aber anständigen Gasthof, den er schon in glücklicheren Jahren einmal bewohnt hatte, das Eintreffen der Begnadigung abzuwarten. Und er vertrieb sich indes die Zeit hauptsächlich mit Abfassung einer Streitschrift gegen den Lästerer Voltaire, durch deren Veröffentlichung er seine Stellung und sein Ansehen in Venedig gleich nach seiner Wiederkehr bei allen Gutgesinnten in unzerstörbarer Weise zu befestigen gedachte. Eines Morgens auf einem Spaziergang außerhalb der Stadt, während er für einen vernichtenden, gegen den gottlosen Franzosen gerichteten Satz die letzte Abrundung zu finden sich mühte, befiel ihn plötzlich eine außerordentliche, fast körperlich peinvolle Unruhe. Das Leben, das er in leidiger Gewöhnung nun schon durch 3 Monate führte, die Morgenwanderung vor dem Tor ins Land hinaus, die kleinen Spielabende bei dem angeblichen Baron Perotti und dessen blatternarbiger Geliebten, die Zärtlichkeiten seiner nicht mehr ganz jungen, aber feurigen Wirtin, ja sogar die Beschäftigung mit den Werken Voltaires und die Arbeit an seiner eigenen kühnen und bisher, wie ihm dünkte, nicht übel gelungenen Erwiderung, all dies erschien ihm in der linden, allzu süßen Luft dieses Spätsommermorgens gleichermaßen sinnlos und widerwärtig. Er murmelte einen Fluch vor sich hin, ohne recht zu wissen, wen oder was er damit treffen wollte, und den Griff seines Degens umklammernd, feindselige Blicke nach allen Seiten sendend, als richteten aus der Einsamkeit ringsum unsichtbare Augen sich höhnend auf ihn, wandte er plötzlich seine Schritte nach der Stadt zurück, in der Absicht, noch in derselben Stunde Anstalten für seine sofortige Abreise zu treffen. Denn er zweifelte nicht, dass er sich sofort besser befinden würde, wenn er nur erst der ersehnten Heimat wieder um einige Meilen näher gerückt wäre. Er beschleunigte seinen Gang, um sich rechtzeitig einen Platz in der Eilpost zu sichern, die vor Sonnenuntergang in der Richtung nach Osten abfuhr. Schon spannte sich der Torbogen vor ihm aus, in dessen nächster Nähe der Gasthof gelegen war, in dem er wohnte, als ihm ein ländlich schwerfälliger Wagen entgegengeholpert kam, in dem ein behäbiger, gut gekleideter, noch ziemlich junger Mann saß. Er hatte die Hände über dem Magen gekreuzt und schien eben mit blinzelnden Augen einnicken zu wollen, als sein Blick zufällig Casanova streifend in unerwarteter Lebhaftigkeit aufglänzte, wie zugleich seine ganze Erscheinung in einer Art von heiterem Aufruhr zu geraten schien. Er erhob sich zu rasch, sank sofort zurück, stand wieder auf, versetzte dem Kutscher einen Stoß in den Rücken, um ihn zum Halten zu veranlassen, drehte sich in dem weiterrollenden Wagen um Casanova nicht aus dem Gesicht zu verlieren, winkte ihm mit beiden Händen zu und rief endlich mit einer dünnen, hellen Stimme 3-mal dessen Namen in die Luft. Erst an der Stimme hatte Casanova den Mann erkannt, trat auf den Wagen zu, der stehen geblieben war, ergriff lächelnd die beiden sich ihm entgegengestreckten Hände und sagte: »Ist es möglich, Olivo, Sie sind es?« »Ja, ich bin es, Herr Casanova. Sie erkennen mich also wieder? Warum sollte ich nicht? Sie haben zwar seit Ihrem Hochzeittag, an dem ich Sie zuletzt gesehen, an Umfang ein wenig zugenommen, aber auch ich mag mich in den 15 Jahren nicht unerheblich verändert haben, wenn auch nicht in der gleichen Weise.« »Kaum«, rief Olivo, »so gut wie gar nicht, Herr Casanova. Übrigens sind es 16 Jahre. Vor wenigen Tagen waren es 16. Und wie Sie sich wohl denken können, haben wir gerade bei dieser Gelegenheit ein hübsches Weilchen lang von Ihnen gesprochen, Amalia und ich.« »Wirklich«, sagte Casanova herzlich, »Sie erinnern sich beide noch meiner?« Olivos Augen wurden feucht. Noch immer hielt er Casanovas Hände in den seinen und drückte sie nun gerührt. »Wie viel habe ich Ihnen zu danken, Herr Casanova? Und wir sollten unseres Wohltäters jemals vergessen? Erweisen Sie mir die Ehre, Herr Casanova, steigen Sie ein. In einer Stunde sind wir bei mir zu Hause.« Und da Casanova leicht abwehrte: »Sagen Sie nicht nein. Wie glücklich wird Amalia sein, Sie wiederzusehen. Und wie stolz, Ihnen unsere drei Kinder zu zeigen. Ja, drei, Herr Casanova, lauter Mädchen, 13, 10 und 8. Also noch keines in den Jahren, sich, mit Verlaub, sich von Casanova das Köpfchen verdrehen zu lassen.« Er lachte gutmütig und machte Miene, Casanova einfach zu sich in den Wagen hereinzuziehen. Casanova aber schüttelte den Kopf, denn nachdem er fast schon versucht gewesen war, einer begreiflichen Neugier nachzugeben und der Aufforderung Olivos zu folgen, überkam ihn seine Ungeduld mit neuer Macht und er versicherte Olivo, dass er leider genötigt sei, heute noch vor Abend Mantua in wichtigen Geschäften zu verlassen. Was hatte er auch in Olivos Haus zu suchen? 16 Jahre waren eine lange Zeit. Amalia war indes gewiss nicht jünger und schöner geworden. Bei dem 13-jährigen Töchterlein würde er in seinen Jahren kaum sonderlich Anwert finden. Olivo aber, der nicht gesonnen schien, Casanovas Weigerung ohne weiteres hinzunehmen, bestand darauf, ihn vorerst einmal im Wagen nach dem Gasthof zu bringen, was ihm Casanova füglich nicht abschlagen konnte. In wenigen Minuten waren sie am Ziel. Die Wirtin, eine stattliche Frau in der Mitte der 30, begrüßte ihn in der Einfahrt mit einem Blick, der das zwischen ihnen bestehende zärtliche Verhältnis auch für Olivo ohne weiteres ersichtlich machen musste. Olivo klagte deshalb sofort, dass Chevalier von Saint Galt, denn so hatte die Wirtin Casanova begrüßt, und Olivo zögerte nicht, sich gleichfalls dieser Anrede zu bedienen, so grausam sei, die Einladung eines wiedergefundenen alten Freundes auszuschlagen, aus dem lächerlichen Grunde, weil er heute und durchaus gerade heute von Mantua wieder abreisen müsse. Die befremdete Miene der Wirtin belehrte ihn sofort, dass diese von Casanovas Absicht bisher noch nichts gewusst hatte. Und Casanova hielt es daraufhin für angebracht, zu erklären, dass er den Reiseplan zwar nur vorgeschützt, um nicht der Familie des Freundes durch einen so unerwarteten Besuch lästig zu fallen. Tatsächlich aber sei er genötigt, ja verpflichtet, in den nächsten Tagen eine wichtige schriftstellerische Arbeit abzuschließen, wofür er keinen geeigneteren Ort wüsste als diesen vorzüglichen Gasthof, in dem ihm ein kühles und ruhiges Zimmer zur Verfügung stände. Darauf beteuerte Olivo, dass seinem bescheidenen Haus keine größere Ehre widerfahren könne, als wenn der Chevalier von St. Galt dort sein Werk zum Abschluss brächte. Die ländliche Abgeschiedenheit könne einem solchen Unternehmen doch nur förderlich sein. An gelehrten Schriften und Hilfsbüchern, wenn Casanova solche benötigte, wäre auch kein Mangel, da seine, Olivos Nichte, die Tochter seines verstorbenen Stiefbruders, ein junges, aber trotz ihrer Jugend schon höchst gelehrtes Mädchen, vor wenigen Wochen mit einer ganzen Kiste voll Büchern bei ihm eingetroffen sei. Und wenn des Abends gelegentlich Gäste erschienen, so brauchte sich der Herr Chevalier weiter nicht um sie zu kümmern. Casanova hatte kaum von einer jungen Nichte vernommen, als er auch schon entschlossen war, sich dieses Geschöpf in der Nähe zu besehen. Anscheinend noch immer zögernd gab er dem Drängen Olivos endlich nach, erklärte aber gleich, dass er keineswegs länger als ein oder zwei Tage von Mantua fernbleiben könne und beschwor seine liebenswürdige Wirtin, Briefe, die für ihn indes hier anlangen mochten und vielleicht von höchster Wichtigkeit waren, ihm unverzüglich durch einen Boten nachzusenden. Nachdem die Sache so zu Olivos großer Zufriedenheit geordnet war, begab sich Casanova auf sein Zimmer, machte sich für die Reise fertig und schon nach einer Viertelstunde trat er in die Gaststube, wo Olivo sich indes in ein eifriges Gespräch geschäftlicher Natur mit der Wirtin eingelassen hatte. Während die beiden Männer die staubige, im sengenden Mittagsglanz daliegende Straße ins Land hinausfuhren, erzählte Olivo weitschweifig und wenig geordnet von seinen Lebensumständen, wie er bald nach seiner Verheiratung ein winziges Grundstück nahe der Stadt gekauft, einen kleinen Gemüsehandel angefangen, dann seinen Besitz allmählich erweitert und Landwirtschaft zu treiben begonnen habe. All dies aber verdanke er zuletzt doch nur den 150 Goldstücken, die seine Braut oder vielmehr deren Mutter von Casanova zum Geschenk erhalten habe. Casanova ließ ihn reden und hörte ihm kaum zu. Ihm zog das Abenteuer durch den Sinn, in das er damals zugleich mit manchen anderen Bedeutungsvollern verstrickt gewesen war und das als das Geringste von allen seine Seele so wenig als seit er seine Erinnerung beschäftigt hatte. Auf einer Reise von Rom nach Turin oder Paris, er wusste es selbst nicht mehr, während eines kurzen Aufenthalts in Mantua, hatte er Amalia eines Morgens in der Kirche erblickt und da ihm ihr hübsches, blasses, etwas verweintes Antlitz wohlgefallen, eine freundlich galante Frage an sie gerichtet. Zutunlich, wie sie damals alle gegen ihn waren, hatte sie ihm gern ihr Herz aufgeschlossen. Und so erfuhr er, dass sie, die selbst in dürftigen Verhältnissen lebten, in einen armen Schullehrer verliebt war, dessen Vater ebenso wie ihre Mutter zu einer so aussichtslosen Verbindung die Einwilligung entschieden verweigerte. Casanova erklärte sich sofort bereit, die Angelegenheit ins Reine zu bringen. Er ließ sich vor allem mit Amaliens Mutter bekannt machen. Und da diese als eine hübsche Witwe von 36 Jahren auf Huldigungen noch Anspruch machen durfte, war Casanova bald so innig mit ihr befreundet, dass seine Fürsprache alles bei ihr zu erreichen vermochte. Sobald sie erst ihre ablehnende Haltung aufgegeben, versagte auch Olivos Vater, ein heruntergekommener Kaufmann, seine Zustimmung nicht länger. Insbesondere als Casanova, der ihm als ein entfernter Verwandter der Brautmutter vorgestellt wurde, sich großmütig verpflichtete, die Kosten der Hochzeit und einen Teil der Aussteuer zu bezahlen. Amalia selbst aber konnte nicht anders, als dem edlen Gönner, der ihr erschienen war wie ein Bote aus einer anderen, höheren Welt, sich in einer Weise dankbar zu erzeigen, die das eigene Herz ihr gebot. Und als sie sich am Abend vor ihrer Hochzeit der letzten Umarmung Casanovas mit glühenden Wangen entrang, war ihr der Gedanke völlig fern an ihrem Bräutigam, der sein Glück am Ende doch nur der Liebenswürdigkeit und dem Edelsinn des wunderbaren Fremden verdankte, ein Unrecht begangen zu haben. Die Hitze stieg immer höher, der Wagen schlecht gefedert und mit harten Kissen versehen rumpelte und stieß zum Erbarmen. Das dünnstimmig gutmütige Geschwätz Olivos begann Casanova zu langweilen. Er sehnte sich nach seinem kühlen Gasthofzimmer in Mantua, wo er zu dieser selben Stunde ungestört an seiner Schrift gegen Voltaire hätte weiterarbeiten können. Und schon war er entschlossen, beim nächsten Wirtshaus, das eben sichtbar wurde, auszusteigen, ein beliebiges Gefährt zu mieten und zurückzufahren, als Olivo ein lautes »Holla, he!« hören ließ, nach seiner Art mit beiden Händen zu winken begann und Casanova beim Arm packend auf einen Wagen deutete, der neben dem ihren zugleich mit diesem, wie auf Verabredung, stehen geblieben war. Von jenem anderen aber sprangen eines hinter dem anderen drei ganz junge Mädchen herunter, sodass das schmale Brett, das ihnen als Sitz gedient hatte, in die Höhe flog und umkippte. »Meine Töchter«, wandte sich Olivo, nicht ohne Stolz an Casanova. Und als dieser sofort Miene machte, seinen Platz im Wagen zu verlassen, »bleiben Sie nur sitzen, mein teurer Chevalier. In einer Viertelstunde sind wir am Ziel und so lange können wir uns schon alle in meiner Kutsche behelfen. Maria, Nanetta, Teresina, seht, das ist der Chevalier von Seingalt, ein alter Freund eures Vaters. Kommt nur näher, küsst ihm die Hand, denn ohne ihn wäret ihr...« Er unterbrach sich und flüsterte Casanova zu, »bald hätte ich was Dummes gesagt.« Dann verbesserte er sich laut, ohne ihn wäre manches anders. Die Mädchen nahmen Olivo und Casanova gegenüber unter Lachen und scherzhaftem Gezänk auf dem Rücksitz Platz. Sie saßen eng aneinander gedrängt, redeten alle zugleich und da ihr Vater gleichfalls zu sprechen nicht aufhörte, war es Casanova anfangs nicht leicht, ihren Worten zu entnehmen, was sie alle einander eigentlich zu erzählen hatten. Ein Name klang auf, der eines Leutnants Lorenzi. Er sei, wie Teresina berichtete, vor einer Weile an ihnen vorbeigeritten, habe für den Abend seinen Besuch in Aussicht gestellt und lasse den Vater schönstens grüßen. Ferner meldeten die Kinder, dass die Mutter anfangs gleichfalls beabsichtigt hätte, dem Vater entgegenzufahren, aber in Anbetracht der großen Hitze hatte sie es doch vorgezogen, daheim bei Marcolina zu bleiben. Marcolina aber war noch in den Federn gelegen, als man von Hause wegfuhr, und vom Garten aus durchs offene Fenster hatten sie sie mit Beeren und Haselnüssen beworfen, sonst schliefe sie wohl noch zu dieser Stunde. »Das ist sonst nicht Marcolinens Art«, wandte sich Olivo an seinen Gast. »Meistens sitzt sie schon um 6 Uhr oder noch früher im Garten und studiert bis zur Mittagszeit. Gestern freilich hatten wir Gäste und es dauerte etwas länger als gewöhnlich.« Casanova nickte nur zerstreut. In der Fantasie sah er das Fräulein Marcolina, das er noch gar nicht kannte, in ihrem weißen Bette liegen, dem Fenster gegenüber, die Decke heruntergestreift, halb entblößten Leibes, mit schlaftrunkenen Händen sich gegen die hereinfliegenden Beeren und Haselnüsse wehrend. Und eine törichte Glut flog durch seine Sinne, dass Marcolina die Geliebte des Leutnants Lorenzi war. Daran zweifelte er so wenig, als hätte er selbst sie beide in zärtlichster Umschlingung gesehen. Und er war so bereit, den unbekannten Lorenzi zu hassen, als ihn nach der niemals geschauten Marcolina verlangte. Im zitternden Dunst des Mittags über graugrünes Laubwerk emporragend ward ein viereckiges Türmchen sichtbar. Ein breiter Weg unter Kastanienbäumen führte zu dem Schlösschen, das sich auf den ersten Blick etwas kahl, ja vernachlässigt darbot. Hingegen zeigte die Haustüre eine edle Schnitzerei, und in den Flur tretend erkannte Casanova sofort, dass das Innere des Hauses sich in einem wohlerhaltenen und jedenfalls weit besseren Zustand befand, als dessen Äußeres hätte vermuten lassen. »Amalia«, rief Olivo laut, dass es von den gewölbten Mauern dröhnte und widerhallte. »Komm herunter, so geschwind du kannst, ich habe dir einen Gast mitgebracht. Amalia, und was für einen Gast!« Aber Amalia war schon vorher oben auf der Stiege erschienen, ohne für die aus der vollen Sonne in das Dämmer Tretenden sofort sichtbar zu sein. Casanova, dessen scharfe Augen sich die Fähigkeit bewahrt hatten, selbst das Dunkel der Nacht zu durchdringen, hatte sie früher bemerkt als der Gatte. Er lächelte und fühlte zugleich, dass dieses Lächeln sein Antlitz jünger machte. Amalia war keineswegs fett geworden, wie er gefürchtet, sondern sah schlank und jugendlich aus. Sie hatte ihn gleich erkannt. »Welche Überraschung, welches Glück«, rief sie ohne jede Verlegenheit aus, eilte rasch die Stufen hinab und reichte Casanova zur Begrüßung die Wange, worauf dieser sie ohne weiteres wie eine liebe Freundin umarmte. »Gleich will ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen«, sagte Olivo, »und hoffe, Chevalier, Sie werden zufrieden sein, beinahe so zufrieden«, er zwinkerte und fügte leise hinzu, »wie in Ihrem Gasthof zu Mantua, wenn es auch an mancherlei fehlen dürfte.« Er ging voraus, die Stiege zur Galerie hinauf, die sich rings um die Halle im Viereck zog und von dem äußersten Winkel eine schmale Holztreppe sich nach oben wand. In der Höhe angelangt, öffnete Olivo die Tür zum Turmgemach und an der Schwelle stehenbleibend wies er es Casanova mit vielen Komplimenten als bescheidenes Fremdenzimmer an. Casanova machte sich rasch fertig, nicht so sehr aus Hunger als aus einer quälenden Neugier, Marcolina so bald als möglich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Er wechselte nicht einmal das Gewand, weil er erst am Abend glänzender aufzutreten gedachte. Als er das im Erdgeschoss gelegene holzgetäfelte Speisezimmer betrat, sah er um den wohlbestellten Tisch außer dem Ehepaar und den 3 Töchtern ein in matt schimmerndes, einfach herunterfließendes, grau gekleidetes Mädchen von zierlicher Gestalt sitzen, das ihn mit so unbefangenem Blick betrachtete, als wäre er jemand, der zum Hause gehörte oder doch schon 100-mal hier zu Gast gewesen. Dass sich in ihrem Blick nichts von jenem Leuchten zeigte, wie es ihn früher so oft begrüßt, auch wenn er als Nichtgekannter im berückenden Glanz seiner Jugend oder in der gefährlichen Schönheit seiner Mannesjahre erschienen war, das musste Casanova freilich als eine längst nicht mehr neue Erfahrung hinnehmen. Aber auch in der letzten Zeit noch genügte meist die Nennung seines Namens, um auf Frauenlippen den Ausdruck einer verspäteten Bewunderung oder doch wenigstens ein leises Zucken des Bedauerns hervorzurufen, das gestand, wie gern man ihm ein paar Jahre früher begegnet wäre. Doch als ihn jetzt Olivo seiner Nichte als Herrn Casanova Chevalier von sein Galt vorstellte, lächelte sie nicht anders, als wenn man ihr irgendeinen gleichgültigen Namen genannt hätte, in dem kein Klang von Abenteuern und Geheimnissen verzitterte. Und selbst als er neben ihr Platz nahm, ihr die Hand küsste und aus seinen Augen ein Funkenregen von Entzücken und Begier über sie niederging, verriet ihre Miene nichts von der leisen Befriedigung, die doch als bescheidene Antwort auf eine so glühende Huldigung zu erwarten gewesen wäre. Nach wenigen höflich einleitenden Worten ließ Casanova seine Nachbarin merken, dass er von ihren gelehrten Bestrebungen in Kenntnis gesetzt sei und fragte sie, mit welcher Wissenschaft sie sich denn besonders abgebe. Sie erwiderte, dass sie vor allem das Studium der höheren Mathematik betreibe, in das sie durch Professor Morgagni, den berühmten Lehrer an der Universität von Bologna, eingeführt worden sei. Casanova äußerte seine Verwunderung über ein solches bei anmutigen jungen Mädchen wahrlich ungewöhnliches Interesse an einem so schwierigen und dabei nüchternen Gegenstand, erhielt aber von Marcolina die Antwort, dass ihrer Ansicht nach die höhere Mathematik die fantastischste, ja man könnte sagen unter allen Wissenschaften, die ihrer Natur nach wahrhaft göttliche vorstelle. Als Casanova sich über diese ihm ganz neue Auffassung eine neue Erklärung erbitten wollte, wehrte Marcolina bescheiden ab und äußerte, dass es den Anwesenden, vor allem aber ihrem lieben Oheim, viel erwünschter sein dürfte, Näheres von den Erlebnissen eines vielgereisten Freundes zu erfahren, den er so lange nicht gesehen, als einem philosophischen Gespräch zuzuhören. Amalia schloss sich ihrer Anregung lebhaft an und Casanova, immer bereit, Wünschen solcher Art nachzugeben, bemerkte leichthin, dass er in den letzten Jahren sich vorzüglich auf geheimen diplomatischen Sendungen befunden, die ihn, um nur die größeren Städte zu nennen, zwischen Madrid, Paris, London, Amsterdam und Petersburg umhergetrieben. Er berichtete von Begegnungen und Unterhaltungen ernster und heiterer Art mit Männern und Frauen der verschiedensten Stände. Auch des freundlichen Empfangs zu erwähnen vergaß er nicht, der ihm am Hof der Katharina von Russland zuteil geworden, und sehr spaßhaft erzählte er, wie Friedrich der Große ihn beinahe zum Erzieher an einer Kadettenschule für pommersche Junker gemacht hatte. Eine Gefahr, der er sich allerdings durch rasche Flucht entzogen. Auch Marcolina hörte ihm aufmerksam zu, aber mit keinem anderen Ausdruck, als wenn man ihr etwa aus einem Buch leidlich unterhaltsame Geschichten vorlese. Dass ihr ein Mensch, ein Mann, dass ihr Casanova selbst, der all dies erlebt hatte und noch vieles andere, was er nicht erzählte, dass ihr der Geliebte von 1000 Frauen gegenüber saß und dass sie das wusste, davon verrieten ihre Mienen nicht das Geringste. Anders schimmerte es in Amaliens Augen. Für sie war Casanova derselbe geblieben, der er gewesen. Ihr klang seine Stimme verführerisch wie vor 16 Jahren und er selbst fühlte, dass es ihm nur ein Wort und kaum so viel kosten würde, das Abenteuer von damals, sobald es ihm beliebte, von neuem aufzunehmen. Doch was war ihm Amalia in dieser Stunde, da ihn nach Marcolina verlangte, wie nach keiner vor ihr? Durch das matt glänzend sie umfließende Gewand glaubte er, ihren nackten Leib zu sehen. Die knospenden Brüste blühten ihm entgegen, und als sie sich einmal neigte, um ihr zu Boden geglittenes Taschentuch aufzuheben, legte Casanovas entflammte Fantasie ihrer Bewegung einen so lüsternen Sinn unter, dass er sich in einer Ohnmacht nahe fühlte. Dass er eine Sekunde lang unwillkürlich im Erzählen stockte, entging Marcolina so wenig, wie dass sein Blick seltsam zu flirren begann, und er las in dem ihren ein plötzliches Befremden, Verwahrung, ja eine Spur von Ekel. Rasch fasste er sich wieder und schickte sich eben an, seine Erzählung mit neuer Lebhaftigkeit fortzusetzen, als ein wohlbeleibter Geistlicher eintrat, der vom Hausherrn als der Abbate Rossi begrüßt und von Casanova sofort als derselbe erkannt wurde, mit dem er vor 27 Jahren auf einem Marktschiff zusammengetroffen war, das von Venedig nach Chioggia fuhr. Der Abbate hatte Grüße vom Marchese Celsi zu bestellen, der, wenn es seine Gesundheit zuließe, heute Abend samt Gemahlin bei seinem werten Freund Olivo erscheinen wollte. »Das trifft sich gut«, sagte dieser, »da haben wir gleich dem Chevalier zu Ehren eine hübsche kleine Spielgesellschaft. Die Brüder Riccardi erwarte ich gleichfalls und auch Lorenzi kommt. Die Kinder sind ihm auf seinem Spazierritt begegnet.« »Er ist noch immer da?«, fragte der Abbate. »Schon vor einer Woche hieß es, er solle zu seinem Regiment abgehen.« »Die Marchesa«, meinte Olivo lachend, »wird ihm beim Obersten einen Urlaub erwirkt haben.« Casanova wusste genug. Man begab sich ins Freie. Amalia wandelte an Casanovas Seite. Als sie von den anderen nicht mehr gehört werden konnte, begann sie im Tonfall von einst, als wäre ihre Stimme für Casanova niemals in einem anderen erklungen: »So bist du wieder da, Casanova. Wie habe ich diesen Tag ersehnt. Dass er einmal kommen würde, habe ich gewusst.« Es ist ein Zufall, dass ich da bin, sagte Casanova kalt. Amalia lächelte nur, nenn es, wie du willst, du bist da. Ich habe in diesen 16 Jahren von nichts anderem geträumt als von diesem Tag. Casanova erwiderte, wenn du mich heute zum ersten Mal sähest, ob ich dir wohl auch gefiel, Amalia? Ich weiß nicht, ob du heute anders aussiehst als damals. Ich sehe dich, wie du damals warst, wie ich dich seither immer auch in meinen Träumen sah. Sieh mich doch an, Amalia, die Runzeln meiner Stirn, die Falten meines Halses und die tiefe Rinne da von den Augen den Schläfen zu. Und hier, hier, ja, hier in der Ecke fehlt mir ein Zahn. Er riss den Mund grinsend auf. Und diese Hände, Amalia, sieh sie doch an. Finger wie Krallen, kleine gelbe Flecken auf den Nägeln und die Adern da, blau und geschwollen. Greisenhände, Amalia. Sie nahm seine beiden Hände, so wie er sie ihr wies, und im Schatten der Allee küsste sie eine nach der anderen mit Andacht. Und heute Nacht will ich deine Lippen küssen, sagte sie in einer demütig zärtlichen Art, die ihn erbitterte. Unweit von ihnen, am Ende der Wiese, lag Marcolina im Gras, die Hände unter den Kopf gestützt, den Blick in die Höhe gewandt, und die Bälle der Kinder flogen über sie hin. Plötzlich streckte sie den einen Arm aus und haschte nach einem der Bälle. Sie fing ihn auf, lachte hell. Die Kinder fielen über sie her. Sie konnte sich ihrer nicht erwehren. Ihre Locken flogen. Casanova bebte. »Du wirst weder meine Lippen noch meine Hände küssen«, sagte er zu Amalia. »Und du sollst mich vergeblich erwartet und vergeblich von mir geträumt haben. Es sei denn, dass ich vorher Marcolina besessen habe.« »Bist du wahnsinnig, Casanova?« rief Amalia mit weher Stimme. »Du bist nicht bei dir, Casanova. Es ist unmöglich. Sie will von keinem Mann etwas wissen.« Casanova lachte auf. »Und der Leutnant Lorenzi?« »Was soll's mit Leutnant Lorenzi sein?« »Er ist ihr Liebhaber. Ich weiß es. Wie du dich irrst, Casanova. Er hat ihm ihre Hand angehalten und sie hat sie ausgeschlagen. Und er ist jung. Er ist schön. Ja, fast, glaube ich, schöner, als du je gewesen bist, Casanova.« »Er hätte um sie geworben? Frage doch Olivo, wenn du mir nicht glaubst.« »Nun, mir ist's gleich. Was geht's mich an, ob sie eine Jungfrau ist oder eine Dirne, Braut oder Witwe? Ich will sie haben. Ich will sie.« »Ich kann sie dir nicht geben, mein Freund.« »Oh, wär ich ein Fürst!« rief Casanova ein wenig deklamierend, wie es zuweilen seine Art war, gerade wenn ihn eine echte Leidenschaft durchwühlte. »Hätte ich die Macht, Menschen ins Gefängnis zu werfen, hinrichten zu lassen. Aber ich bin nichts, ein Bettler.« Und ein Lügner dazu. Ich bettle bei den hohen Herren in Venedig um ein Amt, um ein Stück Brot, um Heimat. Was ist aus mir geworden? Ekel dich nicht vor mir, Amalia. Ich liebe dich, Casanova. So verschaffe sie mir, Amalia. Es steht bei dir, ich weiß es. Sag ihr, was du willst. Sag ihr, dass ich dir heute gedroht habe, dass du mir zutraust, ich könnte euch das Dach über dem Hause anzünden. Sag ihr, ich wäre ein Narr, ein gefährlicher Narr, aus dem Irrenhaus entsprungen. Aber die Umarmung einer Jungfrau könnte mich wieder gesund machen. Ja, das sag ihr. Sie glaubt nicht an Wunder. Wie? Nicht an Wunder? So glaubt sie auch nicht an Gott. Umso besser. Ich bin gut angeschrieben beim Erzbischof von Mailand. Sag ihr das. Ich kann sie verderben. Euch alle kann ich verderben. Das ist wahr, Amalia. Marcolina mit den Kindern kam heran. Diese liefen an ihr vorbei ins Haus. Sie selber aber, wie um dem Gast eine Höflichkeit zu erweisen, blieb vor ihm stehen, während Amalia wie mit Absicht sich entfernte. Und mit Zurückhaltung, ja in einem Ton von Ehrerbietung, wie man sie Höhergeborenen gegenüber an den Tag zu legen liebt und der ihr schmeicheln musste, stellte er die Frage an sie, ob sie die kommenden Abendstunden wieder dem Studium zu widmen beabsichtige. Sie erwiderte, dass sie auf dem Land überhaupt nicht regelmäßig zu arbeiten pflege, doch könne sie es nicht hindern, dass gewisse mathematische Probleme, mit denen sie sich eben beschäftige, ihr auch in den Ruhestunden nachgingen, wie es ihr eben jetzt begegnet sei, während sie auf der Wiese gelegen war und zum Himmel aufgesehen hatte. Doch als Casanova durch ihre Freundlichkeit ermutigt sich scherzend erkundigte, was denn dies für ein hohes und dabei so zudringliches Problem gewesen sei, entgegnete sie etwas spöttisch, es habe keineswegs das Allergeringste mit jener berühmten Kabbala zu tun, in der der Chevalier von Seintgalt, wie man sich erzähle, Bedeutendes leiste, und so würde er kaum viel damit anzufangen wissen. Es ärgerte ihn, dass sie von der Kabbala mit so unverhohlener Ablehnung sprach. Und obwohl ihm selbst in den freilich seltenen Stunden innerer Einkehr bewusst war, dass jener eigentümlichen Mystik der Zahlen, die man Kabbala nennt, keinerlei Sinn und Berechtigung zukäme, dass sie in der Natur gewissermaßen gar nicht vorhanden war, nur von Gaunern und Spaßmachern zur Nasführung von Leichtgläubigen und Toren benutzt würde, so versuchte er jetzt doch gegen seine eigene bessere Überzeugung Marcolina gegenüber die Kabbala als vollgültige und ernsthafte Wissenschaft zu verteidigen. Es liegt Ihnen daran, mein werter Herr Casanova, mir eine ausgesuchte Probe von Ihrem weltbekannten Unterhaltungstalent zu geben, wofür ich Ihnen aufrichtig dankbar bin. Aber Sie wissen natürlich so gut wie ich, dass die Kabbala nicht nur nichts mit der Mathematik zu tun hat, sondern geradezu eine Versündigung an ihrem eigentlichen Wesen bedeutet und sich zu ihr nicht anders verhält als das verworrene und lügenhafte Geschwätz der Sophisten zu den klaren und hohen Lehren des Plato und des Aristoteles. Immerhin, erwiderte Casanova rasch, werden Sie mir zugeben müssen, schöne und gelehrte Marcolina, dass auch die Sophisten keineswegs durchaus als so verächtliche und törichte Gesellen zu gelten haben, wie man nach ihrem allzu strengen Urteil annehmen müsste. So wird man, um nur ein Beispiel aus der Gegenwart anzuführen, Herrn Voltaire seiner ganzen Denk- und Schreibart nach gewiss als Muster eines Sophisten bezeichnen dürfen. Und trotzdem wird es niemandem einfallen, auch mir nicht, der ich mich als seinen entschiedenen Gegner bekenne, ja, wie ich nicht leugnen will, eben damit beschäftigt bin, eine Schrift gegen ihn zu verfassen, auch mir fällt es nicht ein, seiner außerordentlichen Begabung die gebührende Anerkennung zu versagen. Marcolina lächelte. Das ist ja sehr hübsch von Ihnen, Herr Chevalier, dass Sie den größten Geist des Jahrhunderts so milde zu beurteilen die Gewogenheit haben. Ein großer Geist? Der größte gar, rief Casanova aus. Ihn so zu nennen scheint mir schon deshalb unstatthaft, weil er bei all seinem Genie ein gottloser Mensch, ja geradezu ein Gottesleugner ist. Und ein Gottesleugner kann niemals ein großer Geist sein. Meiner Ansicht nach, Herr Chevalier, bedeutet das durchaus keinen Widerspruch. Aber Sie werden vor allem zu beweisen haben, dass man Voltaire einen Gottesleugner nennen darf. Nun war Casanova in seinem Element. Im ersten Kapitel seiner Streitschrift hatte er eine ganze Menge von Stellen aus Voltaires Werken, vor allem aus der berüchtigten Pucelle, zusammengetragen, die ihm besonders geeignet schienen, dessen Ungläubigkeit zu beweisen und die er nun dank seinem vorzüglichen Gedächtnis zusammen mit seinen eigenen Gegenargumenten wörtlich zu zitieren wusste. Aber in Marcolina hatte er eine Gegnerin gefunden, die ihm sowohl an Kenntnissen wie an Geistesschärfe wenig nachgab und ihm überdies, wenn auch nicht an Redegewandtheit, so doch an eigentlicher Kunst und insbesondere an Klarheit des Ausdrucks weit überlegen war. Casanova hörte ihr mit wachsendem Staunen zu. Einer solchen Freiheit des Denkens war Casanova bisher noch selten bei Frauen, bei einem jungen Mädchen gar, das gewiss noch keine 20 Jahre zählte, war er ihr noch nie begegnet. Plötzlich sich in einem eben begonnenen Satz unterbrechend, rief Marcolina lebhaft, ja wie freudig aus, da kommt mein Oheim. Und Casanova, als hätte er Versäumtes nachzuholen, flüsterte ihr zu, wie schade, gar zu gerne hätte ich mich noch stundenlang mit Ihnen weiter unterhalten, Marcolina. Er fühlte selbst, wie während dieser Worte in seinen Augen die Begier von Neuem aufzuleuchten begann, worauf Marcolina, die in dem abgelaufenen Gespräch in aller Spöttelei sich fast zutraulich gegeben, sofort wieder eine kühlere Haltung annahm und ihr Blick die gleiche Verwahrung, ja, den gleichen Widerwillen ausdrückte, der Casanova heute schon einmal so tief verletzt hatte. »Bin ich wirklich so verabscheuungswürdig?« fragte er sich angstvoll. »Nein.« Nein, gab er sich selbst zur Antwort. Nicht das ist's. Aber Marcolina ist kein Weib. Eine Gelehrte, eine Philosophin, ein Weltwunder meinethalben, aber kein Weib. Doch er wusste zugleich, dass er sich so nur selbst zu belügen, zu trösten, zu retten versuchte und dass diese Versuche vergeblich waren. Olivo stand vor ihnen. Nun, meinte er zu Marcolina, hab ich das nicht gut gemacht, dass ich dir endlich jemand ins Haus gebracht habe, mit dem sich so klug reden lässt, wie du's von deinen Professoren in Bologna her gewohnt sein magst. Und nicht einmal unter diesen, liebster Oheim, erwiderte Marcolina, gibt es einen, der es sich getrauen dürfte, Voltaire selbst zum Zweikampf herauszufordern. Ei, Voltaire, der Chevalier fordert ihn heraus, rief Olivo, ohne zu verstehen. Ihre witzige Nichte, Olivo, spricht von der Streitschrift, mit der ich mich in der letzten Zeit beschäftigt. Liebhaberei für müßige Stunden. Früher hatte ich Gescheiteres zu tun. Marcolina, ohne auf diese Bemerkung zu achten, sagte, Sie werden eine angenehme, kühle Luft für Ihren Spaziergang haben. Auf Wiedersehen. Langsam gingen sie aufwärts. Als sie aus dem Feld- und Wiesenland auf die Fahrstraße traten, erschallte ihnen aus einer Staubwolke, die sich näherte, Rufen und Grüßen entgegen. Ein Wagen wurde sichtbar, in dem ein vornehm gekleideter älterer Herr an der Seite einer etwas jüngeren, üppigen und geschminkten Dame saß. »Der Marchese«, flüsterte Olivo seinem Begleiter zu, »er ist auf dem Wege zu mir.« Der Wagen hielt. »Guten Abend, mein trefflicher Olivo«, rief der Marchese. »Darf ich Sie bitten, mich dem Chevalier von St. Galt bekannt zu machen? Denn ich zweifle nicht, dass ich das Vergnügen habe, mich ihm gegenüberzusehen.« Casanova verbeugte sich leicht. »Ich bin es«, sagte er. »Und ich, der Marchese Chelsea. Hier die Marchesa, meine Gattin.« Die Dame reichte Casanova die Fingerspitzen, er berührte sie mit den Lippen. »Ich will Ihnen nicht verhehlen, Herr Chevalier, dass es ein Traum meines Lebens war, mich mit Ihnen zu messen, sowohl im Spiel als in jüngeren Jahren auch auf anderen Gebieten. Denken Sie übrigens, dass ich, wie lange mag es her sein, dass ich in Spa genau an dem Tage, ja in jener Stunde ankam, als Sie es verließen. Unsere Wagen fuhren einander vorüber und in Regensburg widerfuhr mir ein ähnliches Missgeschick. Dort bewohnte ich sogar das Zimmer, das Sie eine Stunde vorher verlassen hatten.« »Es ist ein rechtes Unglück«, sagte Casanova, immerhin ein wenig geschmeichelt, »dass man einander manchmal zu spät im Leben begegnet.« »Es ist noch nicht zu spät«, rief der Marchese lebhaft. »In Hinsicht auf mancherlei anderes will ich mich gern im Vorhinein geschlagen geben. Und es kümmert mich wenig. Aber was das Spiel anbelangt, mein lieber Chevalier, so sind wir beide vielleicht gerade in den Jahren«, Casanova unterbrach ihn, »in den Jahren mag sein.« Aber leider kann ich gerade auf dem Gebiet des Spiels nicht mehr auf das Vergnügen Anspruch erheben, mich mit einem Partner Ihres Ranges messen zu dürfen, weil ich, und dies sagte er im Ton eines entthronten Fürsten, weil ich es mit all meinem Ruhm, mein werter Herr Marchese, bis heute nicht viel weiter als bis zum Bettler gebracht habe. Der Marchese schlug unwillkürlich vor Casanovas stolzem Blick die Augen nieder und schüttelte dann ungläubig wie zu einem sonderbaren Spaß den Kopf. Olivo aber, der dem ganzen Gespräch mit Spannung gelauscht hatte, vermochte eine Bewegung des Erschreckens kaum zu unterdrücken. »Sie werden Ihr letztes Wort zurücknehmen, Chevalier, ehe Sie den Fuß wieder in mein Haus setzen. Das Geld, das ich Ihnen seit 16 Jahren schulde, liegt bereit. Ich wagte nur nicht, fragen Sie einmal, ja, abgezählt liegt es bereit. Beim Abschied wollte ich mir erlauben«, Casanova unterbrach ihn sanft, »Sie sind nicht mein Schuldner, Olivo. Die paar Goldstücke waren, Sie wissen es wohl, ein Hochzeitsgeschenk.« Als sie aus der Allee auf die Wiese zurückkehrten, die nun schon völlig im Schatten dalag, sahen sie dem Hause nahe die kleine Gesellschaft versammelt, von der sie erwartet wurden. Alle erhoben sich, um ihnen entgegenzugehen. Zuerst der Abate, zwischen Marcolina und Amalia, ihnen folgte die Marchesa, ihr zur Seite ein hochgewachsener, bartloser junger Offizier in roter, silberverschnürter Uniform und glänzenden Reiterstiefeln, der kein anderer sein konnte als Lorenzi. Wie er zu der Marchesa sprach, ihre weißen, gepuderten Schultern mit dem Blicke streifend als eine wohlbekannte Probe von nicht minder bekannten hübschen Dingen, noch mehr die Art, wie die Marchesa mit halbgeschlossenen Lidern lächelnd zu ihm aufsah, konnte auch wenige erfahren über die Natur der zwischen ihnen bestehenden Beziehung nicht in Zweifel lassen. So wie auch darüber, dass sie keinen Wert darauf legten, sie vor irgendjemandem geheim zu halten. Sie unterbrachen ihr leises, aber lebhaftes Gespräch erst, als sie den Herankommenden schon gegenüberstanden. Olivo stellte Casanova und Lorenzi einander vor. Die beiden maßen sich mit einem kurzen, kalten Blick, in dem sie sich gegenseitig ihrer Abneigung zu versichern schienen. Dann lächelten sie beide flüchtig und verneigten sich, ohne einander die Hände zu reichen, da jeder zu diesem Zweck dem anderen hätte einen Schritt entgegentreten müssen. Lorenzi war schön, von schmalem Antlitz und in Anbetracht seiner Jugend auffallend scharfen Zügen. Im Hintergrund seiner Augen schillerte irgendetwas Unfassbares, das den Erfahrenen zur Vorsicht mahnen musste. Nur eine Sekunde lang überlegte Casanova, an wen ihn Lorenzi erinnerte. Dann wusste er, dass es sein eigenes Bild war, das ihm um 30 Jahre verjüngt hier entgegentrat. »Bin ich etwa in seiner Gestalt wiedergekehrt?«, fragte er sich. »Da müsste ich doch vorher gestorben sein.« Und es durchbebte ihn, bin ich's denn nicht seit lange? Was ist denn noch an mir von dem Casanova, der jung, schön und glücklich war? Er hörte Amaliens Stimme, Sie fragte ihn wie aus der Ferne, ob zwar sie neben ihm stand, wie ihm der Spaziergang behagt habe, worauf er sich laut, sodass alle es hören konnten, mit höchster Anerkennung über den fruchtbaren, wohlgepflegten Besitz aussprach, den er mit Olivo durchwandert hatte. Indes deckte die Magd auf der Wiese einen länglichen Tisch. Die zwei älteren Töchter Olivos waren ihr dabei behilflich, indem sie aus dem Hause Geschirr, Gläser und was sonst nötig war, mit viel Gekicher und Getu herbeischafften. Mählich brach die Dämmerung ein. Die Marchesa erwies Casanova viele Höflichkeit. Auch wünschte sie von ihm, die berühmte Geschichte seiner Flucht aus den Bleikammern von Venedig zu vernehmen, wenngleich ihr keineswegs unbekannt sei, wie sie mit vieldeutigem Lächeln hinzufügte, dass er weit gefährlichere Abenteuer bestanden, die zu erzählen freilich bedenklicher sein möchte. Casanova erwiderte, wenn er auch mancherlei ernste und heitere Beschwernis mitgemacht, gerade dasjenige Leben, dessen Sinn und eigentliches Wesen die Gefahr bedeute, habe er niemals so recht kennengelernt. Denn wenn er auch ein paar Monate lang in unruhigen Zeiten Soldat gewesen, vor vielen Jahren auf der Insel Korfu, er habe nie das Glück gehabt, einen wirklichen Feldzug mitzumachen, wie das nun dem Herrn Leutnant Lorenzi bevorstünde und worum er ihn fast beneiden möchte. Da wissen Sie mehr als ich, Herr Casanova, sagte Lorenzi mit einer hellen, frechen Stimme. Und sogar mehr als mein Oberst, denn ich habe eben Verlängerung meines Urlaubs auf unbestimmte Zeit erhalten. Wahrhaftig, rief der Marchese mit unbeherrschtem Grimme und höhnisch setzte er hinzu. Und denken Sie nur, Lorenzi, wir, meine Gattin vielmehr, hatten schon so sicher auf Ihre Abreise gerechnet, dass wir für Anfang nächster Woche einen unserer Freunde, den Sänger Baldi, auf unser Schloss einlud. Das trifft sich gut, entgegnete Lorenzi unbeirrt. Baldi und ich sind gute Freunde. Wir werden uns vertragen, nicht wahr? Wandte er sich an die Marchesa und ließ seine Zähne blitzen. Ich würde es Ihnen beiden raten, meinte die Marchesa mit einem heitern Lächeln. Mit diesen Worten nahm sie als Erste am Tische Platz. Ihr zur Seite Olivo, an ihrer anderen Lorenzi. Ihnen gegenüber saßen Amalia zwischen dem Marchese und Casanova. Neben diesem an einem schmalen Tischende Marcolina. Am anderen, neben Olivo, der Abate. Es war wie mittags ein einfaches und dabei höchst schmackhaftes Mahl. Die zwei älteren Töchter des Hauses, Teresina und Annetta, reichten die Schüsseln und schenkten von dem trefflichen Wein, der auf Olivos Hügeln wuchs. Während mit dem Fortschreiten des Mahls und der steigenden Zahl der geleerten Gläser die Unterhaltung lebhafter und allgemeiner wurde, hörte Casanova wieder wie von fern Amaliens Stimme. »Ich habe mit Marcolina gesprochen. Du hast mit ihr...« Eine tolle Hoffnung flammte in ihm auf. »Stille, Casanova. Von dir war nicht die Rede. Nur von ihr und ihren Zukunftsplänen. Und ich sage es dir noch einmal, niemals wird sie irgendeinem Manne angehören.« Olivo, der dem Weine stark zugesprochen hatte, erhob sich unerwarteterweise und das Glas in der Hand sprach er ein paar unbeholfene Worte über die hohe Ehre, die seinem armen Hause durch den Besuch seines teuren Freundes, des Chevalier von St. Galt, geworden sei. »Wo ist der Chevalier von St. Galt, mein lieber Olivo, von dem Sie da reden?« fragte Lorenzi mit seiner hellen, frechen Stimme. Casanovas erste Regung war es, dem Unverschämten sein gefülltes Glas an den Kopf zu schleudern. Amalia aber berührte leicht seinen Arm und sagte, »Viele Leute, Herr Chevalier, kennen Sie bis heute nur unter Ihrem älteren und berühmteren Namen Casanova.« »Ich wusste nicht«, sagte Lorenzi mit beleidigendem Ernst, »dass der König von Frankreich Herrn Casanova den Adel verliehen hat.« »Ich konnte dem König diese Mühe ersparen«, erwiderte Casanova ruhig, »und hoffe, dass Sie, Leutnant Lorenzi, sich mit einer Erklärung zufrieden geben werden, gegen die der Bürgermeister von Nürnberg nichts einzuwenden hatte, dem ich Sie bei einer im Übrigen gleichgültigen Gelegenheit vorzutragen die Ehre hatte.« Und da die anderen in Spannung schwiegen, »Das Alphabet ist bekanntlich allgemeines Gut. Ich habe mir eine Anzahl Buchstaben ausgesucht, die mir gefallen, und mich zum Edelmann gemacht.« ohne einem Fürsten verpflichtet zu sein, der meine Ansprüche zu würdigen kaum imstande gewesen wäre. Ich bin Chevalier von St. Galt. Es täte mir leid um Ihretwillen, Leutnant Lorenzi, wenn dieser Name Ihren Beifall nicht finden sollte. Aus dem Dunkel des Gartens traten zwei eben noch anständig gekleidete alte Herren an den Tisch. Olivo begrüßte sie herzlich und geräuschvoll, sehr froh, da mit einem Zwist, der bedenklich zu werden und die Heiterkeit des Abends zu gefährden drohte, die Spitze abzubrechen.

kein anderes als Ja oder Nein. Gut denn, sagte Casanova. Und während sie langsam hügelaufwärts stiegen, zwischen den Rebenstöcken unter einem schwülen Spätnachmittagshimmel, begann Casanova: Lassen Sie uns die Angelegenheit nach den Gesetzen der Logik behandeln, so werden wir einander am besten verstehen. Es besteht offenbar keine Möglichkeit für Sie, sich das Geld, das Sie dem Marchese schuldig sind, bis zu der von ihm festgesetzten Frist zu verschaffen. Und für den Fall, dass Sie es ihm nicht zahlen sollten, auch darüber kann kein Zweifel sein, ist er fest entschlossen, Sie zu vernichten. Da er mehr von Ihnen weiß, als er uns heute verraten hat, sind Sie tatsächlich völlig in der Gewalt dieses Schurken und Ihr Schicksal als Offizier, als Edelmann wäre besiegelt. Wir sind aus gleichem Stoff gemacht, Lorenzi, sind Brüder im Geiste. Und so dürfen sich unsere Seelen ohne falsche Scham, stolz und nackt gegenüberstehen. Hier sind meine 2000 Dukaten, vielmehr die Ihren, wenn Sie es ermöglichen, dass ich die heutige Nacht an Ihrer Stelle mit Marcolina verbringe. Wir wollen nicht stehen bleiben, Lorenzi, wir wollen weiter spazieren. Sie gingen in den Feldern unter den niedrigen Obstbäumen zwischen den Rebenranken, die sich bärenbeladen hinschlangen. Und Casanova sprach ohne Pause weiter. Antworten Sie mir noch nicht, Lorenzi, denn ich bin noch nicht zu Ende. Nicht nur als Liebender, als ein Geliebter will ich ein Glück genießen, das mir am Ende auch groß genug erschiene, um es mit meinem Leben zu bezahlen. Verstehen Sie mich wohl, Lorenzi? Daher darf Marcolina nicht einmal ahnen, dass ich es bin, den sie an ihrem himmlischen Busen schließt. Sie muss vielmehr fest davon überzeugt sein, dass sie keinen anderen als sie in ihren Armen empfängt. Diese Täuschung vorzubereiten ist ihre Sache. Sie aufrecht zu erhalten, die meine. Ohne besondere Schwierigkeiten werden Sie ihr begreiflich machen können, dass Sie genötigt sind, sie vor Eintritt der Morgendämmerung zu verlassen. Und um einen Vorwand dafür, dass diesmal nur stumme Zärtlichkeiten Sie beglücken sollten, werden Sie auch nicht verlegen sein. Um im Übrigen auch jede Gefahr einer nachträglichen Entdeckung auszuschließen, werde ich mich im gegebenen Moment anstellen, als hörte ich ein verdächtiges Geräusch vor dem Fenster, meinen Mantel nehmen oder vielmehr den Ihren, den Sie mir zu diesem Zwecke natürlich leihen müssen, und durchs Fenster verschwinden, auf Nimmerwiedersehen. Denn selbstverständlich werde ich dem Anschein nach bereits heute Abend abreisen. Dann unter einem Vorgeben, ich hätte wichtige Papiere vergessen, den Kutscher auf halbem Wege zur Umkehr veranlassen und mich durch die Hintertür, den Nachschlüssel stellen Sie mir bitte zur Verfügung, Lorenzi, in den Garten ans Fenster Marcolinens schleichen, das sich um Mitternacht auftun wird. Meines Gewands, auch der Schuhe und Strümpfe, werde ich mich im Wagen entledigen und nur mit dem Mantel angetan sein, sodass bei meinem fluchtartigen Entweichen nichts zurückbleibt, was mich oder Sie verraten könnte. Den Mantel aber werden Sie zugleich mit den 2000 Dukaten morgen früh 5 Uhr in meinem Gasthof zu Mantua in Empfang nehmen, sodass Sie dem Marchese noch vor der festgesetzten Stunde sein Geld vor die Füße schleudern können. Hierauf nehme ich meinen feierlichen Eid entgegen. Und nun bin ich zu Ende. Er blieb plötzlich stehen. Die Sonne neigte sich zum Niedergang. Ein leiser Wind strich über die gelben Ähren. Rötlicher Abendschein lag über dem Turm von Olivos Haus. Auch Lorenzi stand stille. Kein Muskel in seinem blassen Antlitz bewegte sich, und er blickte über Casanovas Schulter unbewegt ins Weite. Seine Arme hingen schlaff herab, während Casanovas Hand, der auf alles gefasst war, wie zufällig den Griff des Degens hielt. Einige Sekunden vergingen, ohne dass Lorenzi seine starre Haltung und sein Schweigen aufgab. Er schien in ein ruhiges Nachdenken versunken. Doch Casanova blieb weiter auf seiner Hut und in der linken das Tuch mit den Dukaten, die rechte auf dem Degengriff, sagte er, und so wie Sie, Lorenzi, im Laufe der letzten Viertelstunde mehr als einmal nahe daran waren, mir an die Gurgel zu fahren, so habe ich wieder, lassen Sie mich's Ihnen gestehen, eine Weile mit dem Gedanken gespielt, Ihnen die 2000 Dukaten zu schenken, wie einem, nein, als meinem Freund, denn selten, Lorenzi, habe ich zu einem Menschen vom ersten Augenblick an eine solche rätselhafte Sympathie empfunden wie zu Ihnen. Aber hätte ich dieser großmütigen Regung nachgegeben, in der Sekunde darauf hätte ich sie aufs Tiefste bereut. Noch immer schwieg Lorenzi. Sein Schweigen dauerte Sekunden, es dauerte Minuten lang. Und Casanova fragte sich, wie lange er sich's noch dürfte gefallen lassen. Schon war er im Begriff, sich mit einem kurzen Gruße abzuwenden und so anzudeuten, dass er seinen Vorschlag als abgelehnt betrachte, als Lorenzi immer wortlos mit einer durchaus nicht raschen Bewegung der rechten Hand nach rückwärts in die Tasche seines Rockschoßes griff und Casanova, der im gleichen Augenblick nach wie vor auf alles gefasst, einen Schritt zurückgetreten war, wie um sich niederzuducken, den Gartenschlüssel überreichte. Das darf ich wohl als ein Ja gelten lassen. Von jetzt in einer Stunde, bis dahin werden Sie sich mit Marcolina wohl verständigt haben, erwarte ich Sie im Turmgemach, wo ich mir erlauben werde, Ihnen gegen Überlassung Ihres Mantels die 2000 Goldstücke sofort zu übergeben. Erstens zum Zeichen meines Vertrauens und zweitens, weil ich ja wirklich nicht wüsste, wo ich das Gold im Laufe der Nacht verwahren sollte. Sie trennten sich ohne Förmlichkeiten. Lorenzi nahm den Weg zurück, den Sie beide gekommen waren. Casanova auf einem anderen begab sich ins Dorf und sicherte sich im Wirtshaus durch ein reichliches Angeld ein Gefährt, das ihn um 10 Uhr nachts vor Olivos Haus zur Fahrt nach Mantua erwarten sollte. Bald darauf, nachdem er sein Gold vorerst an sicherer Stelle im Turmgemach verwahrt hatte, trat er in Olivos Garten, wo sich ihm ein Anblick bot, der an sich keineswegs merkwürdig, ihn in der Stimmung dieser Stunde aber sonderbar genug berührte. Auf einer Bank am Wiesenrand saß Olivo neben Amalia, den Arm um ihre Schulter geschlungen. »Bleibt es wirklich dabei?« fragte Olivo, »dass Sie uns morgen schon verlassen, mein teurer Chevalier?« »Nicht morgen«, erwiderte Casanova, »sondern, wie gesagt, schon heute Abend.« Und als Olivo eine neue Einwendung erheben wollte, mit einem bedauernden Achselzucken, »der Brief, den ich heute aus Venedig erhielt, lässt mir leider keine andere Entscheidung übrig. Die an mich ergangene Aufforderung ist in jedem Sinne so ehrenvoll, dass eine Verzögerung meiner Heimkehr eine arge, ja, eine unverzeihliche Unhöflichkeit gegenüber meinen hohen Gönnern bedeuten würde. Zugleich bat er um Erlaubnis, sich jetzt zurückziehen zu dürfen.« um sich für die Abreise bereit zu machen und dann die letzten Stunde seines Hierseins ungestört im Kreise seiner liebenswürdigen Freunde verbringen zu können. Und aller Einrede nicht achtend, begab er sich ins Haus, stieg die Treppe zum Turmgemach empor und vertauschte vor allem seine prächtige Gewandung wieder mit der einfacheren, die für die Fahrt gut genug sein musste. Dann packte er seinen Reisesack und horchte mit einer von Minute zu Minute gespannteren Aufmerksamkeit, ob sich nicht endlich die Schritte Lorenzis vernehmen ließen. Noch ehe die Frist verstrichen war, klopfte es mit einem kurzen Schlag an die Türe und Lorenzi trat ein im weiten dunkelblauen Reitermantel. Ohne ein Wort zu reden, mit einer leichten Bewegung ließ er ihn von den Schultern gleiten, sodass er zwischen den beiden Männern als ein formloses Stück Tuch auf dem Boden lag. Casanova holte seine Goldstücke unter dem Polster des Bettes hervor und streute sie auf den Tisch. Schließlich übergab er Lorenzi die verabredete Summe, nachdem er sie zuvor in zwei Beutel verteilt hatte, worauf ihm selbst noch etwa 100 Dukaten übrig blieben. Lorenzi tat die Geldbeutel in seine beiden Rockschöße und wollte sich wortlos entfernen. »Halt, Lorenzi«, sagte Casanova, »es wäre immerhin möglich, dass man einander noch einmal im Leben begegnete. Dann sei es nicht im Groll. Es war ein Handel, wie ein anderer. Wir sind quitt.« Er streckte ihm die Hand entgegen. Lorenzi nahm sie nicht. Doch nun sprach er das erste Wort. »Ich erinnere mich nicht«, sagte er, »dass auch dies in unserem Pakt enthalten gewesen wäre.« Er wandte sich und ging. Casanova legte Lorenzis Mantel zuoberst in den Reisesack, schloss diesen zu, die Goldstücke, die ihm geblieben, steckte er zu sich, blickte sich in dem Raum, den er wohl niemals wieder betreten sollte, nach allen Seiten um und, mit Degen und Hut zur Abfahrt fertig, begab er sich in den Saal, wo er Olivo mit Frau und Kindern schon am gedeckten Tische sitzen fand. Casanova gab der Hoffnung Ausdruck, den Freund in nicht allzu ferner Zeit in Venedig zu begrüßen. Gerade dort, ein sonderbarer Zufall, war Olivo noch niemals gewesen. Casanova begann mit jener Leichtigkeit, die ihm auch in Momenten stärkster innerer Erregung gegeben war, von der Stadt seiner Jugend zu reden, so kunstvoll und kühl, als gelte es, ein Gemälde zu schildern, bis er, unwillkürlich den Ton erwärmend, in die Geschichte seines Lebens geriet und mit einem Mal in eigener Gestalt mitten in dem Bilde stand, das nun erst zu leben und zu leuchten anfing. Er sprach von seiner Mutter, der berühmten Schauspielerin, wie die der große Goldoni, ihr Bewunderer, seine vortreffliche Komödie »Das Mündel« verfasst hatte. Dann erzählte er von seinem trübseligen Aufenthalt in der Pension des geizigen Dr. Scozzi, von seiner kindlichen Liebe zu der kleinen Gärtnerstochter, die später mit einem Lakaien durchgegangen war. Von seiner ersten Predigt als junger Abbate, nach der er in dem Beutel des Sakristans nicht nur die üblichen Geldstücke, sondern auch ein paar zärtliche Briefchen vorgefunden. Von den Spitzbübereien, die er als Geiger im Orchester des Theater San Samuele mit ein paar gleichgesinnten Kameraden in den Gässchen, Schenken, Tanz- und Spielsälen Venedigs maskiert oder auch unmaskiert verübt. Er erzählte von Schauspielerinnen, Sängerinnen, Modistinnen, Gräfinnen, Tänzerinnen, Kammermädchen, von Spielern, Offizieren, Fürsten, Gesandten, Finanzleuten, Musikanten und Abenteurern. Und sofort mit seiner unvergleichlichen Gabe, sich in Traum und Wachen, wann immer es nötig war, ohne Zögern zurechtzufinden, erhob sich Casanova, um Abschied zu nehmen. Er forderte Olivo, dem vor Rührung die Worte versagten, nochmals mit Herzlichkeit auf, ihn mit Frau und Kindern in Venedig zu besuchen und umarmte ihn. Als er sich mit der gleichen Absicht Amalien näherte, wehrte sie leicht ab, reichte ihm nur die Hand, die er ehrerbietig küsste. Wie er sich nun zu Marcolina wandte, sagte diese: »All das, was Sie uns heute Abend erzählt haben und noch viel mehr, sollten Sie niederschreiben, Herr Chevalier, so wie Sie es mit Ihrer Flucht aus den Bleikammern gemacht haben.« »Ist das Ihr Ernst, Marcolina?«, fragte er mit der Schüchternheit eines jungen Autors. Sie lächelte mit leisem Spott. »Ich vermute«, sagte sie, »ein solches Buch könnte noch weit unterhaltender werden als Ihre Streitschrift gegen Voltaire.« Ohne sich irgendetwas, sei es Enttäuschung, sei es Groll, merken zu lassen, wandte sich Casanova zum Gehen, indem er durch eine jener klaren und einfachen Gesten, die nur ihm gehörten, zu verstehen gab, dass ihm niemand, auch Olivo nicht, folgen sollte. Raschen Schritts durcheilte er die Kastanienallee, gab der Magd, die den Reisesack in den Wagen geschafft hatte, ein Goldstück, stieg ein und fuhr davon. In der Nacht kehrte er zurück, steckte den Schlüssel in das rasch gefundene Schloss, öffnete, trat in den Garten und sperrte hinter sich wieder zu. Er sah das Haus mit dem Turm jenseits der Wiese in unwahrscheinlicher Entfernung und in einer ebenso unwahrscheinlichen Höhe aufragen. Eine Weile stand er ruhig. Er sah um sich. War mir anders zumute, dachte er zur Zeit, da ich als 30-Jähriger solche Wege ging? Fühle ich nicht wie damals alle Gluten des Verlangens und alle Säfte der Jugend durch meine Adern kreisen? Bin ich nicht heute Casanova, wie ich damals war? Warum schleiche ich in einer Maske zu Marcolina? Ist Casanova nicht mehr als Lorenzi, auch wenn er um 30 Jahre älter ist? Er stand an die Wand des Hauses gedrückt neben Marcolinens Fenster, das noch fest verschlossen war. Und seine Gedanken flogen weiter. Aber dann plötzlich hörte er ein leises, knackendes Geräusch. Er wusste, dass nun das Gitter von Marcolinens Fenster sich zurückschob. Gleich darauf öffneten sich beide Flügel weit, während der Vorhang noch zugezogen blieb. Casanova hielt sich ein paar Sekunden regungslos, bis von unsichtbarer Hand gerafft der Vorhang sich nach der einen Seite hob. Das war für Casanova ein Zeichen, sich über die Brüstung ins Zimmer zu schwingen und sofort Fenster und Gitter hinter sich zu schließen. Der geraffte Vorhang war über seinen Schultern wieder gesunken, sodass er genötigt war, darunter hervorzukriechen, und nun wäre er in völliger Finsternis dagestanden, wenn nicht aus der Tiefe des Gemachs in unbegreiflicher Entfernung, wie von seinem eigenen Blick erweckt, ein mattes Schimmern ihm den Weg gewiesen hätte. Nur 3 Schritt und sehnsüchtige Arme breiteten sich nach ihm aus. Er ließ den Degen aus der Hand, den Mantel von seinen Schultern gleiten und sank in sein Glück. An Marcolinens seufzendem Vergehen, an den Tränen der Seligkeit, die er ihr von den Wangen küsste, an der immer wieder erneuten Glut, mit der sie seine Zärtlichkeiten empfing, erkannte er bald, dass sie seine Entzückungen teilte, die ihm als höhere, ja von neuer, anderer Art erschienen, als er jemals genossen. Lust ward zur Andacht, tiefster Rausch ward Wachsein ohnegleichen. War an diesen Lippen nicht Leben und Sterben, Zeit und Ewigkeit eines? War er nicht ein Gott? Jugend und Alter nur eine Fabel, von Menschen erfunden? Im untrüglichen Gefühl, ebenso der Beglückende zu sein, als er der Beglückte war, glaubte er sich schon zu dem Wagnis entschlossen, seinen Namen zu nennen. Aber war denn nicht gerade dieses stummselige, süß verlorene Zusammensein dazu gemacht, ihm Marcolina von Kuss zu Kuss unlöslicher zu verbinden? Wurde, was sich als Betrug entsponnen, nicht Wahrheit in den namenlosen Entzückungen dieser Nacht? Ja, durchschauerte sie, die Betrogene, die Geliebte, die Einzige, nicht selbst schon eine Ahnung, dass es nicht Lorenzi, der Jüngling, der Wicht, dass es ein Mann, dass es Casanova war, in dessen Göttergluten sie verging, und schon begann er es für möglich zu halten, dass ihm der ersehnte und doch gefürchtete Augenblick des Geständnisses gänzlich erspart bleiben würde. Er träumte davon, dass Marcolina selbst, bebend, gebannt, erlöst, ihm seinen Namen entgegenflüstern würde. Und dann, wenn sie so im Verziehen, nein, seine Verzeihung empfangen, dann wollte er sie mit sich nehmen, sofort in dieser selben Stunde noch, mit ihr im Grauen der Frühe das Haus verlassen, mit ihr in den Wagen steigen, der draußen an der Straßenbiegung wartete, mit ihr davonfahren, für immer sie halten, sein Lebenswerk damit krönen, dass er in Jahren, da andere sich zu einem trüben Greisentum bereiten, die Jüngste, die Schönste, die Klügste, durch die ungeheure Macht seines unverlöschlichen Wesens gewonnen und sie für alle Zeit zur Seinen gemacht hatte, denn diese war sein wie keine vor ihr. Er glitt mit ihr durch geheimnisvolle, schmale Kanäle zwischen Palästen hin, in deren Schatten er nun wieder heimisch war, unter geschwungenen Brücken über die verdämmernde Gestalten huschten, manche winkten über die Brüstung ihnen entgegen und waren wieder verschwunden, ehe man sie recht erblickt. Nun legte die Gondel an, Marmorstufen führten in das prächtige Haus des Senators Bragadino, es war als das einzige festlich beleuchtet, Trepp ab, Trepp auf, liefen Vermummte, manche blieben neugierig stehen, aber wer konnte Casanova und Marcolina hinter ihren Masken erkennen? Er trat mit ihr in den Saal. Hier wurde ein großes Spiel gespielt. Alle Senatoren, auch Bragadino, in ihren Purpurmänteln, reihten sich um den Tisch. Als Casanova eintrat, flüsterten sie alle seinen Namen wie im höchsten Schrecken, denn am Blitz seiner Augen hinter der Maske hatten sie ihn erkannt. Er setzte sich nicht nieder, er nahm keine Karten, aber er spielte mit. Er gewann alles Gold, das auf dem Tische lag. Das war aber zu wenig. Die Senatoren mussten Wechsel ausstellen. Sie verloren ihr Vermögen, ihre Paläste, ihre Purpurmäntel. Sie waren Bettler, sie krochen in Lumpen um ihn her, sie küssten ihm die Hände und daneben, in einem dunkelroten Saale, war Musik und Tanz. Casanova wollte mit Marcolina tanzen, doch die war fort. Wo war Marcolina? Hat er nicht die ganze Zeit ihr Handgelenk umklammert gehalten? Er stürzte die Treppen hinunter, die Gondel wartete, nur weiter, weiter durch das Gewirr von Kanälen. Natürlich wusste der Ruderer, wo Marcolina weilte. Warum aber war auch er maskiert? Das war früher nicht üblich gewesen in Venedig. Casanova wollte ihn zur Rede stellen, aber er wagte es nicht. Wird man so feig als alter Mann? Und immer weiter. Was für eine Riesenstadt war Venedig in diesen 25 Jahren geworden? Nun endlich wichen die Häuser zurück. Breiter wurde der Kanal, zwischen Inseln glitten sie hin, dort ragten die Mauern des Klosters von Morano, in das Marcolina sich geflüchtet hatte. Fort war die Gondel, jetzt hieß es schwimmen. Wie war das schön, indes spielten freilich die Kinder in Venedig mit seinen Goldstücken, aber was lag ihm am Gold? Das Wasser war bald warm, bald kühl. Wo ist Marcolina? War sie zu Voltaire gereist? Wie gut, dass er fliegen konnte. Einen Wagen hätte er doch nicht mehr bezahlen können, und er schwamm davon. Aber nun war das gar kein solches Glück mehr, als er gedacht hatte. Es wurde kalt und immer kälter. Er trieb im offenen Meer, weit von Morano, weit von Venedig. Kein Schiff ringsum. Seine schwere, goldgestickte Gewandung zog ihn nach unten. Er versuchte, sich ihrer zu entledigen. Doch es war unmöglich, da er sein Manuskript in der Hand hielt, das er Herrn Voltaire überreichen musste. Er bekam Wasser in den Mund, in die Nase. Todesangst überfiel ihn. Er griff um sich, er röchelte, er schrie und öffnete mühselig die Augen. Durch einen schmalen Spalt zwischen Vorhang und Fensterrand war ein Strahl der Dämmerung hereingebrochen. Marcolina, in ihr weißes Nachtgewand gehüllt, das sie mit beiden Händen über der Brust zusammenhielt, stand am Fußende des Bettes und betrachtete Casanova mit einem Blick unnennbaren Grauens, der ihn sofort und völlig wach machte. Unwillkürlich wie mit einer Gebärde des Flehens streckte er die Arme nach ihr aus. Marcolina, wie zur Erwiderung, wehrte mit einer Bewegung ihrer Linken ab, während sie mit der Rechten ihr Gewand über der Brust noch krampfhafter zusammenfasste. Casanova erhob sich halb, sich mit beiden Händen auf das Lager stützend, und starrte sie an. Und was er in Marcolinens Blick las, war nicht, was er tausendmal lieber darin gelesen: Dieb, Wüstling, Schurke. Er las nur dies eine, das ihn schmachvoller zu Boden schlug, als alle anderen Beschimpfungen vermocht hätten. Er las das Wort, das ihm von allen das Furchtbarste war, da es sein endgültiges Urteil sprach: Alter Mann. Wäre es in diesem Augenblick in seiner Macht gestanden, sich selbst durch ein Zauberwort zu vernichten, er hätte es getan, nur um nicht unter der Decke hervorkriechen und sich Marcolinen in seiner Blöße zeigen zu müssen, die ihr verabscheuungswürdiger dünken musste als der Anblick eines ekelhaften Tieres. Sie aber, wie allmählich zur Besinnung kommend und offenbar in dem Bedürfnis, ihm möglichst rasch zu dem Gelegenheit zu geben, was doch unerlässlich war, kehrte ihr Gesicht nach der Wand. Und er benutzte die Zeit, um aus dem Bette zu steigen, den Mantel vom Boden aufzunehmen und sich da reinzuhüllen. Auch seines Degens versicherte er sich sofort und nun, ohne sich noch einmal nach Marcolinen umzusehen, ging er ans Fenster, raffte den Vorhang zur Seite, öffnete Fenster und Gitter, warf einen Blick in den dämmernden Garten, der noch zu schlummern schien, und schwang sich über die Brüstung ins Freie. Da er die Möglichkeit erwog, dass irgendwer im Hause schon erwacht sein und ihn von einem Fenster aus erblicken könnte, vermied er die Wiese und ließ sich von der Allee in ihren schützenden Schatten aufnehmen. Er trat durch die Gartentür ins Freie hinaus und hatte kaum hinter sich zugeschlossen, als ihm jemand entgegentrat und den Weg verstellte. Der Ruderer war sein erster Gedanke. Denn nun wusste er plötzlich, dass der Gondelführer in seinem Traum niemand anders gewesen war als Lorenzi. Da stand er. Sein roter Waffenrock mit der silbernen Verschnürung brannte durch den Morgen. Er nahm seine stolzeste Haltung an, fasste den Degengriff unter dem hüllenden Mantel fester und sagte im liebenswürdigsten Ton: »Finden Sie nicht, Herr Leutnant Lorenzi, dass Ihnen dieser Einfall etwas verspätet kommt?« »Doch nicht«, erwiderte Lorenzi. Und er war schöner in diesem Augenblick als irgendein Mensch, den Casanova je gesehen hatte, da doch nur einer von uns den Platz lebend verlassen wird. »Sie haben es eilig, Lorenzi«, sagte Casanova in einem fast weichen Ton. »Wollen wir die Sache nicht wenigstens bis Mantua aufschieben? Es wird mir eine Ehre sein, Sie in meinem Wagen mitzunehmen, erwartet an der Straßenbiegung. Auch hätte es manches für sich, wenn die Formen gewahrt würden, gerade in unserem Fall. Es bedarf keiner Formen, Sie, Casanova oder ich. Und noch in dieser Stunde.« Er zog den Degen. Casanova zuckte die Achseln. »Wie Sie wünschen, Lorenzi. Aber ich möchte Ihnen doch zu bedenken geben, dass ich leider gezwungen wäre, in einem völlig unangemessenen Kostüm anzutreten.« Er schlug den Mantel auseinander und stand nackt da, den Degen wie spielend in der Hand. In Lorenzis Augen stieg eine Welle von Hass. »Sie sollen nicht im Nachteil mir gegenüber sein«, sagte er, und begann mit großer Geschwindigkeit, sich all seiner Kleidungsstücke zu entledigen. »Ich bin bereit, Herr Chevalier.« Rasch wandte sich Casanova um. Lorenzi stand ihm gegenüber, herrlich in seiner Nacktheit wie ein junger Gott. Alles Gemeine war aus seinem Antlitz weggelöscht. Er schien so bereit zu töten als zu sterben. »Wenn ich meinen Degen hinwürfe«, dachte Casanova, »wenn ich ihn umarmte.« Er ließ den Mantel von seinen Schultern gleiten und stand nun da wie Lorenzi, schlank und nackt. Lorenzi senkte den Degen zum Gruß nach den Regeln der Fechtkunst. Casanova gab den Gruß zurück. Im nächsten Augenblick kreuzten sie die Klingen und silbernes Morgenlicht spielte glitzernd von Stahl zu Stahl. Die Schneiden bogen sich, die Spitzen flirrten. Nach jeder Berührung der Klingen sang es leise in der Morgenluft nach. Ein Kampf? Nein, ein Turnier. Warum dieser Blick des Entsetzens? Marcolina, sind wir nicht beide deiner Liebe wert? Er ist nur jung, ich aber bin Casanova. Da sank Lorenzi hin mit einem Stich mitten ins Herz. Der Degen entfiel seiner Hand, er riss die Augen weit auf, wie im höchsten Erstaunen, hob noch einmal das Haupt, seine Lippen verzogen sich schmerzlich, er ließ das Haupt sinken, seine Nasenflügel öffneten sich weit, ein leises Röcheln, er starb. Casanova trat an die Leiche und blickte auf den Jünglingsleib hinab, der in unvergleichlicher Schönheit auf dem Rasen hingestreckt lag. Wie zu einem letzten Opfer beugte er sich nochmals nieder und drückte dem Toten die Augen zu. »Glücklicher«, sagte er vor sich hin, und wie in traumhafter Benommenheit küsste er den Ermordeten auf die Stirn. Dann erhob er sich rasch und eilte der Mauer entlang, um die Ecke nach abwärts biegend der Straße zu. Der Wagen stand an der Kreuzung, wo er ihn verlassen, der Kutscher war auf dem Bock fest eingeschlafen. Casanova hatte Acht, ihn nicht aufzuwecken, stieg mit äußerster Vorsicht ein und jetzt erst rief er ihn: »Hey, hey, hey, wird's bald!« und puffte ihn in den Rücken. Der Kutscher schrak auf, schaute um sich, staunte, dass es schon ganz Licht war, dann hieb er auf die Rosse ein und fuhr davon. Dass sein Fahrgast es eilig hatte, konnte dem Kutscher nicht entgangen sein. Sich über die Gründe Gedanken zu machen, war er nicht verpflichtet. Casanova verfiel in den tiefsten Schlaf seines Lebens, der gewissermaßen 2 Tage und 2 Nächte dauerte. Es war am 3. Morgen seiner Reise, dass er von Mestre aus den Glockenturm nach mehr als 20 Jahren der Sehnsucht zum ersten Mal wieder erschaute. Ein graues Steingebilde, das einsam ragend aus der Dämmerung wie aus weiter Ferne vor ihm auftauchte. Aber er wusste, dass ihn jetzt nur mehr eine Fahrt von 2 Stunden von der geliebten Stadt trennte, in der er jung gewesen war. Er entlohnte den Kutscher, ohne zu wissen, ob es der 4., 5. oder 6. war, mit dem er seit Mantua abzurechnen hatte, und eilte von einem Jungen gefolgt, der ihm das Gepäck nachtrug, durch die armseligen Straßen zum Hafen, um das Marktschiff zu erreichen, das heute noch, wie vor 25 Jahren, um 6 Uhr nach Venedig abging. Es schien nur noch auf ihn gewartet zu haben. Schon fuhr das Schiff durch die Kanäle der Vorstadt. Schmutzige Häuser starrten aus trüben Fenstern wie mit blöden, fremden Augen an. 2-3 Mal hielt das Schiff an. Ein paar junge Leute, einer mit einer großen Mappe unter dem Arm, Weiber mit Körben stiegen aus. Nun kam man in freundlichere Bezirke. War dies nicht die Kirche, in der Martina zur Beichte gegangen war? Und dies nicht das Haus, in dem er die blasse, todkranke Agathe auf seine Weise wieder rot und gesund gemacht hatte? Und hat er in jenem nicht den schuftigen Bruder der reizenden Silvia braun und blau geprügelt? An der Rialtobrücke stieg er aus, denn ehe er sich zu Herrn Bragadino begab, wollte er in einem nahen, kleinen, wohlfeilen Gasthof, dessen er sich der Lage, aber nicht dem Namen nach erinnerte, sein Gepäck unterbringen und sich eines Zimmers versichern. Er fand das Haus verfallener oder mindestens vernachlässigter, als er es im Gedächtnis bewahrt hatte. Ein verdrossener, unrasierter Kellner wies ihm einen wenig freundlichen Raum mit der Aussicht auf die fensterlose Mauer eines gegenüberliegenden Hauses an. Doch Casanova wollte keine Zeit verlieren. Auch war ihm, dass sich seine Barschaft auf der Reise beinahe gänzlich erschöpft hatte, der niedrige Preis des Zimmers sehr erwünscht. So beschloss er, vorläufig hier zu bleiben, befreite sich vom Staub und Schmutz der langen Reise, überlegte eine Weile, ob er sich nicht in sein Prachtgewand werfen sollte, fand es dann doch angemessen, wieder das Bescheidenere anzulegen und verließ endlich den Gasthof. Nur 100 Schritte waren es durch ein schmales Gässchen und über eine Brücke zu dem kleinen, vornehmen Palazzo, in dem Bragadino wohnte. Ein junger Bedienter mit einem ziemlich unverschämten Gesicht nahm Casanovas Anmeldung entgegen, tat, als wenn er den berühmten Namen niemals gehört hätte, kam aber mit einer etwas freundlicheren Miene aus den Gemächern seines Herrn wieder und ließ den Gast eintreten. Bragadino saß an einem nah ans offene Fenster gerückten Tisch beim Frühstück. Er wollte sich erheben, was Casanova nicht zuließ. »Mein teurer Casanova«, rief Bragadino, »wie glücklich bin ich, Sie wiederzusehen. Ja, wer hätte gedacht, dass wir uns überhaupt jemals wiedersehen würden?« Und er streckte ihm beide Hände entgegen. Casanova ergriff sie, als wenn er sie küssen wollte, tat es aber nicht und erwiderte die herzliche Begrüßung mit Worten heißen Dankes in der etwas hochtrabenden Art, von der seine Ausdrucksweise bei solchen Gelegenheiten nicht frei war. Nun brachte der Diener das Frühstück für Casanova, der sich's, ohne sich viel zureden zu lassen, vortrefflich schmecken ließ. Er aß Zwieback und Butter, Eier, kaltes Fleisch und entschuldigte sich immer wieder ob seiner Unersättlichkeit bei Bragadino, der ihm vergnügt zusah. »Ich liebe es«, sagte Bragadino, »wenn junge Leute Appetit haben. Und so viel ich mich erinnere, mein teurer Casanova, hat es ihnen daran nie gefehlt.« So kamen sie auf politische Angelegenheiten zu reden und Casanova erfuhr von dem alten Mann vieles und Merkwürdiges über die bedenkliche Geistesrichtung, der ein Teil der Venezianer Jugend neuerdings anzuhängen, und über die gefährlichen Umtriebe, die sich in unverkennbaren Zeichen anzukündigen begännen. Und er war gar nicht übel vorbereitet, als er sich noch am Abend desselben Tages, den er in das Café Guadri am Markusplatz verfügte, das als Hauptversammlungsort der Freidenker und Umstürzler galt. Durch einen alten Musiker, der ihn sofort wiedererkannte, den einstigen Kapellmeister des Theater San Samuele, desselben, in dem Casanova vor 30 Jahren Geige gespielt hatte, wurde er auf die ungezwungenste Weise in eine Gesellschaft von meist jüngeren Leuten eingeführt, deren Namen ihm von seinem Morgengespräch mit Bragadino her als besonders Verdächtige in Erinnerung geblieben waren. Sein eigener Name aber schien auf die anderen keineswegs in der Art zu wirken, die zu erwarten er berechtigt gewesen wäre. Es machte Casanova einigen Spaß zu denken, dass es nur von ihm abhinge, jedem dieser jungen Herren baldigst zu persönlichen Erfahrungen über die Lebensbedingungen unter den Bleidächern von Venedig und über die Schwierigkeiten des Entkommens zu verhelfen. aber fern davon, einen so boshaften Einfall durchschimmern oder gar erraten zu lassen, verstand er es vielmehr auch hier, den Harmlosen und Liebenswürdigen zu spielen und unterhielt bald die Gesellschaft nach seiner Art mit der Erzählung von allerlei heitern Abenteuern, die ihm auf seiner letzten Reise von Rom hierher begegnet waren. Geschichten, die, wenn auch im Ganzen ziemlich wahr, in Wirklichkeit immerhin 15 bis 20 Jahre zurücklagen. Während man ihm noch angeregt zuhörte, brachte irgendwem mit anderen Neuigkeiten die Kunde, dass ein Offizier aus Mantua in der Nähe des Landguts eines Freundes, wo er zu Besuch geweilt, umgebracht und die Leiche von den Räubern bis aufs Hemd ausgeplündert worden wäre. Da dergleichen Überfälle und Mordtaten zu jener Zeit nicht gerade selten vorkamen, erregte der Fall auch in diesem Kreise kein sonderliches Aufsehen. Und Casanova fuhr in seiner Erzählung fort, wo man ihn unterbrochen hatte, als ginge ihn die Sache so wenig an wie die übrigen. Ja, von einer Unruhe befreit, die er sich nur nicht recht eingestanden hatte, fand er noch lustigere und frechere Worte als vorher. Mitternacht war vorbei, als er nach flüchtigem Abschied von seinen neuen Bekannten unbegleitet auf den weiten, leeren Platz hinaustrat, über dem sternenlos, doch ruhelos flimmernd ein dunstschwerer Himmel hing. Mit einer Art von schlafwandlerischer Sicherheit, ohne sich eigentlich bewusst zu werden, dass er ihn in dieser Stunde nach einem Vierteljahrhundert zum ersten Male wieder ging, fand er den Weg durch enge Gässchen zwischen dunklen Häusermauern, über schmale Brückenschläge, unter denen die schwärzlichen Kanäle den ewigen Wassern zuzogen, nach seinem elenden Gasthof, dessen Tor erst auf wiederholtes Klopfen sich träg und unfreundlich vor ihm öffnete und wenige Minuten später in einer schmerzenden Müdigkeit, die durch seine Glieder lastete, ohne sie zu lösen, mit einem bittern Nachgeschmack auf den Lippen, den er gleichsam aus dem Innersten seines Wesens nach oben steigen fühlte, warf er sich, nur halb ausgekleidet, auf ein schlechtes Bett, um nach 25 Jahren der Verbannung den ersten so lang ersehnten Heimatschlaf zu tun, der endlich bei anbrechendem Morgen traumlos und dumpf sich des alten Abenteurers erbarmte. Danke sehr. Danke.